Guten Abend. Hallo Selim. Ja. Erzähl doch mal ganz kurz was über dich, was wir wissen müssen, was du machst, für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ja, ich selber bin international anerkannter Menschenrechtsopfer der Bundesrepublik und beschäftige mich seit fast 30 Jahren mit Menschenrechtsverletzungen. Und wir arbeiten also nicht nur an den Einzelfällen, sondern auch an den Ursachen. Das heißt, wir bearbeiten nicht nur die Symptome, hängt natürlich auch mit dem Grundgesetz zusammen, mit dem Thema, heutigen Thema. Grundgesetz, was ist überhaupt ein Grundgesetz? Ich habe mir mal dazu eine Definition rausgesucht und zwar ist das eine Definition aus Greifels Rechtswörterbuch, 17. Auflage, Verlag CH Beck, München 2002. Ein Grundgesetz ist ein besatzungsrechtliches Mittel zur Schaffung von Ruhe und Ordnung in einem durch Kriegshandlungen besetzten Gebiet, gegeben von der Siegermacht oder den Siegermächten für das auf Zeit eingesetzte Verwaltungsorgan. So, das wäre die Definition des Grundgesetzes. Nun wird uns ja erzählt, unser Grundgesetz für die BRD wäre unsere Verfassung. Dann wollen wir doch mal gucken, wie man eine Verfassung definiert, ja. Da habe ich ganz einfach mal bei Wikipedia nachgeschaut. Da steht drin, als Verfassung wird das zentrale Rechtsdokument oder der zentrale Rechtsbestand eines Staates, Gliedstaates oder Staatsverbundes bezeichnet. Sie regelt den grundlegenden organisatorischen Staatsaufbau, die territoriale Gliederung des Staates, die Beziehung zu seinen Gliedstaaten und zu anderen Staaten sowie das Verhältnis zu seinen Normunterworfenen und deren wichtigsten Rechte und Pflichten. Die auf diese Weise konstituierten Staatsgewalten sind an die Verfassung als oberste Norm gebunden und ihre Macht über die Normunterworfenen wird durch sie begrenzt. Die verfassungsgebende Gewalt geht in demokratischen Staaten vom Staatsvolk aus. Verfassungen enthalten meist auch Staatsaufgaben und Staatszielbestimmungen. Diese finden sich häufig in einer Präambel wieder. Also wir sehen, wir haben hier zwei absolut unterschiedliche Definitionen von Verfassung und von Grundgesetz. Und wir beziehen das jetzt auch einmal auf die Rede, die über das Grundgesetz von Carlo Schmitt gehalten worden ist. Da gibt es, glaube ich, einige Diskussionspunkte, die man da ansprechen möchte. Der Herr Carlo Schmitt hat folgende Worte benutzt. Er hat das Besatzungsstatut erwähnt, dass es ein Besatzungsstatut ist. Wie Hoheitsbefugnisse verteilt werden, ja, diese Worte sind gefallen und so weiter und so weiter. Also was ist es jetzt? Ist das nun wirklich eine Verfassung? Ist es eine Besatzungsrecht? Dieses ein Besatzungsstatut, wie er das sagt? Ja, da würde ich ganz einfach mal gleich fragen, Tix, sag mir doch mal einfach was dazu. Was hast du für eine Meinung? Was sagst du, ist das nun unsere Verfassung, dieses Grundgesetz oder wie siehst du das? Definitiv ist es keine Verfassung. Es ist ganz legitim, nach Haager Landkriegsordnung die Ordnung, die geschaffen werden muss im besatzten Gebiet, um Ordnung herzustellen. Punkt. Wieso nennt dann unsere Obrigkeit, unsere Politiker, unsere Regierung das als Verfassung? Also ich kann mich erinnern, wir haben, glaube ich, vor ein paar Jahren gerade irgendwie 60 Jahre Verfassung gefeiert. Ja? Wie erklärst du dir das? Ja, weil sie ihre Macht nicht abgeben wollen, weil sie die Verwaltung nicht abgeben wollen und man unter dieser Verwaltung schön Geld rauspressen kann. Und solange die Leute das nicht verstehen, dass sie keine Verfassung haben, sondern einfach denken und glücklich sind mit einem Grundgesetz, weil sie ja denken, es ist eine Verfassung, wie man es unseren Kindern beibringt, solange sind sie glückliche Sklaven. Okay. Man könnte sogar noch weitergehen und sagen, das ist Täuschung im Rechtsverkehr. Ja, da könnten wir gleich mal sonst Murat fragen oder Selim. Könnt ihr mir vielleicht auch nochmal eine Antwort dazu geben? Also, das Grundgesetz ist natürlich ein Besatzungsrecht für Ruhe und Ordnung, aber es ist, man muss das ja im Zusammenhang sehen, die Bundesrepublik ist ja gegründet worden von den alliierten Siegermächten und diese alliierten Siegermächte, die vier Parteien, haben dann eine Personengesellschaft gegründet. Das heißt, sie haben eine Verwaltung gegründet, eine Fremdfirma gegründet, die selbst keine eigene Rechtspersönlichkeit hat und auch nicht voll geschäftsfähig ist, sondern sie hat nur die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets, und zwar nachzulesen Artikel 133. Und deswegen ist das Grundgesetz so aufgebaut, dass eben dort die Grundrechte und die Ablauf- und Aufbaubeschreibung des Systems enthalten ist. Das heißt, das deutsche Volk bekennt sich hier zu den Menschenrechten in Artikel 1 bis 20. Aber der Aufbau der Bundesrepublik ist dann folgend beschrieben. Und sie ist eigentlich, ja, ich möchte das im nächsten Verlauf, wenn das eben Thema ist, erklären, warum dieses Grundgesetz eigentlich für Deutsche oder für Menschen gar nicht anwendbar ist. Nun behaupten ja viele Leute, dass das Verschwörungstheorie sein sollte und so weiter und so weiter. Gibt es da Hinweise im Grundgesetz auch dafür, dass wir immer noch dass es ein Besatzungsstatut ist? Gibt es da irgendwelche Hinweise? Murat, kannst du mir was dazu sagen? Da kann man einfach mal das Grundgesetz aufschlagen. Artikel 79 steht etwas über besatzungsrechtlichen Status drinnen. Bin mir jetzt gerade nicht sicher und habe jetzt, glaube 130 steht noch etwas über besatzungsrechtlichen Status. Und dann kann man noch sagen, Artikel 146, da steht ja drin, dass das Grundgesetz keine Verfassung ist. Und zwar, man braucht ja bloß den Wortlaut einfach mal nachlesen. Dann kann man ganz genau sehen, dass dieses Grundgesetz seine Gültigkeit an dem Tage verliert, wenn das deutsche Volk sich zusammentut und gemeinsam eine Verfassung beschließt. Ja. Nun hatten wir doch 1990 die sogenannte Wiedervereinigung. Warum ist denn das da einfach nicht passiert? Also wenn im 146er Artikel drin steht, dass bei einer Vereinigung, wenn es zu einer Vereinigung der beiden deutschen Staaten kommt, warum kam es dann halt nicht zu einer Abstimmung, also zu einer freien Abstimmung über eine neue Verfassung? Warum hat man hat ja letztendlich einfach dieses Grundgesetz weiterhin behalten und das als Verfassung deklariert. Klärt ihr euch das? Ja, gerne. Warum haben die es getan? Warum haben die praktisch keine richtige Wiedervereinigung gemacht? Die haben es einfach nicht getan. Es gibt genügend Bücher, die man sogar auf Amazon kaufen kann, wo diese Gesprächsprotokolle der 4+2 Verhandlungen detailliert in 800, 900 Seiten niedergeschrieben sind. Und da kann man nachlesen, dass die Bundesregierung und diese DDR-Regierung und die anderen vier Mächte es anscheinend nicht wollten und dass Deutschland keinen Friedensvertrag beabsichtigt, die BRD keinen Friedensvertrag beabsichtigt und es auch in Zukunft diskutieren wird. Man hat es den Leuten einfach verkauft, weil die regierende Partei wollte einfach an der Macht bleiben und diesen Sieg einfach für sich verbuchen. Man hat einfach, wie es die Medien einfach tun, das Volk einfach belogen. Man kann es ja überall im Internet oder in allen öffentlichen Büchereien nachlesen. Die Leute sind einfach zu gemütlich, ihnen geht es gut, sie leben in der glücklichsten und freundlichsten Diktatur der Welt, denke ich, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja. Ja, ich kann ja mal gleich vorne anfangen, ich habe das Grundgesetz hier mal auf. Fangen wir mal an, Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Absatz 2. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Und Absatz 3. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Puh, also da ist doch schon mal richtig was festgelegt worden in Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Ja, dass es natürlich in der Realität ein bisschen anders aussieht, das erleben wir natürlich an vielen Sachen. Momentan zum Beispiel Stuttgart 21. Da sieht man, was die Würde des Menschen ja letztendlich noch wert ist. Oder auch Hartz IV wäre da so ein Thema hier in Deutschland, dass Leute halt auch gezwungen werden durch gewisse Vereinbarungen mit einer sogenannten AGE, ja, irgendwelche Sachen zu unterschreiben, dass sie auf Grundrechte zum Beispiel verzichten, ja. Wichtig ist aber, glaube ich, auch der zweite Absatz in Artikel 1 und ich glaube, da kann der Selim gleich mal einhaken bei mir. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Wie sieht das dann damit aus, als Hochkommissar für Menschenrechte und als Leiter des Amtes für Menschenrechte. Wie sieht es dann aus mit den Menschenrechten in Deutschland, Selim? Ja, also bevor ich dazu Stellung nehme, die Verfassung wurde damals, wer die Geschichte noch kennt, die Verfassung wollte niemand. Nicht deswegen, weil man sie nicht vereinigen wollte, sondern man hatte dort strukturelle Probleme und da komme ich jetzt gleich drauf auch zu sprechen. Die Chiemsee-Konferenz. In der Chiemsee-Konferenz sind dort Spezialisten gewesen, die das erörtert haben und kamen zum Schluss, dass wenn Deutschland wiederhergestellt wird, dass die sogenannten BRD-Beamten keine Pensionsansprüche haben. Und da man darauf nicht verzichten wollte, deswegen hat man das Spielchen hier weitergemacht. Wir haben heute mit den Vereinten Nationen, mit Repräsentanten der Vereinten Nationen gesprochen hier. Wir haben auch mit dem Bundeskanzleramt heute telefoniert und mit verschiedenen sogenannten Behörden telefoniert. Und zwar nicht nur jetzt, was von Carlo Schmidt gekommen ist. Carlo Schmidt hat Folgendes gesagt, dass nämlich, dass er sprach vom Transzendenzbezug des Grundgesetzes. Und der Transzendenzbezug ist das Bekenntnis des Volkes, also zu den Menschenrechten. Das heißt, was in Artikel 1 Absatz 2 steht, das deutsche Volk bekennt sich zu den unveräußerlichen Menschenrechten, das ist der Transzendenzbezug im Grundgesetz sozusagen. Genau, das ist die Schnittstelle, damit Deutschland eben wieder ein Volk hat und auch völkerrechtlich anerkannt wird. Das nennt man Transzendenzbezug. Nicht nur der zweite Satz ist wichtig, also der erste Satz kann nicht verwirklicht werden, weil eben die staatlichen Strukturen nicht die da sind, sondern nur Verwaltungsstrukturen. Und das Grundgesetz wird, wenn die deutsche Verfassung kommt, wird Artikel 1 bis 20 bleiben. Was wegfällt, ist 21 bis 146. Die Grundrechte werden bleiben. Das andere ist nur, beschreibt nur den Aufbau der Bundesrepublik. Unter anderem in Artikel 120 werden ja noch Besatzungskosten noch bezahlt, wo vorhin noch gefragt worden ist. Also verstehe ich das richtig, Selim, das steht so schwarz auf weiß auch in diesem Grundgesetz drin, ja? Das kann wirklich jeder nachlesen. Ja, das Problem ist natürlich, dass diese sogenannte, also eine Demokratie ist nicht identisch mit Menschenrechten. Die Bundesrepublik ist eine reine wirtschaftliche Demokratie, das heißt, die Demokratie hier dient dazu, quasi von der Firma eben die Geschäftsleitung zu wählen und den Betriebsrat und so, den Bundesrat und so weiter und so fort. Es ist wie eine Firma aufgebaut, die keine eigene Rechtspersönlichkeit hat. Und das ist ja das Wichtige dabei, denn wir betreiben hier Grundlagenforschung. Und zwar, wie man tatsächlich aus diesem mal Irrenhaus rausgeht. Wir könnten natürlich heute auch ein Tonband einspielen vom Bundeskanzleramt, weil der Sprecher des Bundeskanzleramts uns erklärt hat, es wäre ja kein Problem, unsere Urteile, die wir haben, durch eigene Exekutivkommandos zu vollstrecken innerhalb der BRD. Okay, das können wir vielleicht nochmal vielleicht zum späteren Zeitpunkt gerne auf jeden Fall machen. In der Rede sagt ja selbst Carlo Schmidt, ich zitiere mal wörtlich, wenn man einen solchen Zustand nicht will, dann muss man dagegen handeln wollen. Aber das wäre dann Sache des deutschen Volkes selbst. Also er kündigt im Prinzip ja, wenn ich das mal interpretieren darf, an, wenn wir dieses Grundgesetz praktisch überwinden möchten, dass wir uns endlich eine Verfassung geben, dann muss es vom deutschen Volk auch selber kommen. Nein, das ist so nicht gemeint, sondern also ein Volk wird bestimmt über den festgelegten Transzendenzbezug wird ein Volk bestimmt. Also ein Volk bekennt sich zu etwas. Also erkläre das sonst nochmal genau, warum das in der BRD jetzt nicht so ist. Also wir hören doch die Bundeskanzlerin ständig sagen, wir stehen für Menschenrechte und wir achten die Menschenrechte und so weiter. Wo ist jetzt das Problem eigentlich dann? Und zwar, es gibt keine Menschenrechte in der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik ist eine reine Verwaltung. Sie hat nur Behörden, nur Bedienstete, keine Beamten, keine Ämter. Das ist das Erste. Zweitens. Jetzt geht es um das Recht und Gesetz. Sie haben hier nach Artikel 1 Absatz 3 heißt es, dass die Legislative, Judikative, Exekutive an unmittelbar geltendes Recht gebunden ist. Und zwar dann, wenn die Menschenrechte verwirklicht sind. Da es aber keine Menschenrechte gibt, haben sie kein unmittelbares Recht, um Gesetze zu machen. Sie haben aber Gesetze gemacht. Jetzt kommen wir. Ganz kurz, Selim. Was heißt das denn genau für die Menschenrechte? Das heißt, wenn hier Menschenrechtsverstöße in Deutschland passieren, was heißt das dann? Kann ich mich da an irgendjemanden wenden? Kann ich dann Gericht irgendwo was einklagen oder kann ich mich an irgendjemanden wenden? Oder wie ist das denn hier geregelt, wenn du sagst, dass die Menschenrechte haben keine Gültigkeit? Wenn wir davon sprechen, ständig in der Politik, also, dass das eigentlich da ist, also dass wir Menschenrechte achten und so weiter. Es ist eine ganz, also man muss das mehrdimensionalisch sehen. Wenn die Leute ahnen natürlich draußen nichts, wenn eine Menschenrechtsverletzung passiert, sondern sie hoffen, dass es ihnen nicht passiert, und sie sind wie Pinguine. Solange es sie nicht betrifft und ihre Familie, ist es denen egal. Wenn es aber dann passiert ist, dann schreien sie und suchen hängering nach Hilfe. Erst wird das Vermögen erstmal zum Rechtsanwalt gebracht, bis sie dann verbraten sind, und dann kommen sie zum Deutschen Amt für Menschenrechte und wollen Hilfe haben. Also es gibt keine Institution in der Bundesrepublik, die Hilfe leisten wird, zum Beispiel auch nicht das Institut für Menschenrechte oder Amnesty International, oder wir waren heute auch bei den Vereinten Nationen für Flüchtlinge und so weiter. Und da habe ich ja direkt gefragt, was tun Sie für Menschenrechtsopfer in der Bundesrepublik? Da fragt sie, ob ich Deutscher bin. Sag ich, nein. Muss man denn stark pigmentiert sein und mit dem Boot rüberkommen, damit sie den Menschen hier helfen? Aufgelegt. Also naja, verstehe ich das richtig? Ich habe keine Möglichkeit, hier in Deutschland Menschenrechtsverstöße per Gesetz irgendwie ahnden zu lassen. Ich könnte nicht zur Polizei gehen, könnte sagen, okay, hier werden massiv Menschenrechte verletzt, das zur Anzeige bringen. Da würde man nicht nachgehen können oder nachgehen wollen, oder wie verstehe ich das? Also wir haben ja diesem einen Beispiel gehabt seit letzte Woche, dass wir bei der Polizei in Hannover waren und wollten wegen Rechtsbeugung durch Amtsanmaßung Strafanzeige erstatten. Und der Polizist hat sich geweigert, die Anzeige aufzunehmen. Daraufhin sind wir weggegangen und haben diese Anzeige schriftlich gemacht. Daraufhin rief plötzlich, nachdem das per Fax eingegangen war, von unserem Amt einer von diesem Revier an und sagte, er würde daraufhin nichts veranlassen. Und hat dann gesagt, er könne diese Strafanzeige schriftlich per Fax nicht weiter bearbeiten, weil man ja vor Ort sein muss, um die Strafanzeige zu erstatten. Es ist natürlich Blödsinn. Vorher sind wir da gewesen, mündlich und persönlich. Dann wollten sie es nicht. Jetzt schicken wir es ihnen schriftlich. Jetzt können sie es nicht. Also im Grunde wollen sie es nicht. Im Grunde handelt es sich hier um Straftaten. Und da gibt es das Verwaltungsverfahrensgesetz. Und da steht drin, die besuchte Behörde darf keine Hilfe leisten, wenn sie hierzu aus rechtlichen Gründen nicht in der Lage ist oder durch die Hilfeleistung dem Wohl des Bundes oder eines Landes erhebliche Nachteile bereiten würden. Das heißt, das bedeutet, sie sind rechtlich nicht dazu in der Lage. Dazu will ich jetzt ganz umfangreich gleich noch was sagen, damit die Diskussion auch in die richtige Richtung gelenkt wird. Aber da steht auch noch drin, wenn sie durch die Hilfeleistung dem Wohl des Bundes und des Landes erhebliche Nachteile bereiten würden. Das heißt, sie würden jeden erschießen, der ihnen in die Quere kommt und sagt, die Polizei hat dort Menschenrechtsverletzungen begangen. Das heißt, konkret nochmal für die Zuhörer, ich kann also eine Menschenrechtsverletzung in Deutschland nirgends einklagen. Es ist völlig irrelevant, ob eine Menschenrechtsverletzung begangen wird oder ich hätte keine Möglichkeit, da irgendwie ein Gericht anzurufen, das dann das ahndet. Ja, das will ich ja gleich erklären, warum. Okay. Die ersuchte Behörde ist insbesondere zur Vorlage von Urkunden oder Akten sowie zur Erteilung von Auskünften nicht verpflichtet, wenn ihre Vorgänge nach einem Gesetz oder im Wesen nach geheim gehalten werden müssen. Das verstößt komplett gegen Artikel 1, gegen die Menschenrechte, dass jemand sich nicht vertreten und verteidigen kann, weil er nicht die Auskunft bekommt, wer ihm die Straftat gemacht hat. Also zum Beispiel wie in Stuttgart 21. Wer hat sich daran beteiligt? Wie heißen die Polizisten? Warum identifizieren sie sich nicht? Sie sind ja eigentlich im Grunde als bandenmäßige terroristische Vereinigung aufgetreten. Und ich komme auch nachher, das kann ich auch genau erklären. Für manche mag das jetzt nicht schlüssig genug sein. Aber es gibt sowas in der Justiz, dass man legislatives Unrecht nennt. Also Gesetze, die von Anfang an komplett gegen das Recht und Gesetz, gegen Völkerrecht und Verfassung, komplett verstoßen. Ich mich aus Stuttgart vielleicht geschwind einklinken. Ja, Adrian, erzähl doch mal, du bist Stuttgarter, du warst live auch bei den Demonstrationen, vielleicht kannst du uns mal einen kurzen Eindruck, bevor Selim weitermacht, mit seinen Ausführungen von Stuttgart mal ganz kurz bringen, weil ich weiß... Es ist Folgendes hier in Stuttgart, also hier wird erstmal Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes ist hier, es existiert irgendwie nicht mehr, ne? Also wir haben immer Gewalt durch Polizei. Wir nehmen mal als riesengroßes Beispiel, was jeder gesehen hat, den 30.09., den Schlossgarten, wo wir friedlich um unsere Bäume gekämpft haben, um unseren Park gekämpft haben, gegen dieses Wahnsinnsprojekt. Ja. Mehr Verletzte, wie eigentlich in den Medien bekannt waren. Also es waren fast 400 Schwerverletzte allgemein, davon 100 sehr, sehr schwer. Dann hatten wir 4 Augenerblindete, weil Polizisten meinten, sie müssten Schießübungen machen mit einem Wasserwerfer. Es war ein grauenhaftes Szenario, wo Polizei auch auf Kinder eingeprügelt hat, natürlich. Ja. Und es ist wirklich also katastrophal, was hier in Stuttgart im Moment abläuft. Ich selber bin auch vor Gericht, da komme ich wieder zurück auf den Artikel 8 Absatz 1. Ja, also wir dürfen hier nicht mal mehr demonstrieren. Also wir dürfen schon demonstrieren, ja, aber es läuft halt immer so, dass man dann echt verfolgt wird. Also es ist auch mittlerweile so in Stuttgart seit Januar, Leute, die einfach rumlaufen in der Stadt, jetzt einen Button haben, jetzt Widerstandsbuttons, wo so, denen ihre Personalien werden aufgenommen, etc., etc. Wir machen natürlich nach wie vor diese Baustellenblockaden, da gibt es Leute, die Sitzblockaden machen. Wenn Kameras dabei sind, dann, was sehr selten ist natürlich, dass Presse immer jeden Tag da ist, dann ist die Polizei freundlich. Sind keine Kameras dabei, dann sind sie sehr, sehr ruppig. Ja? Also du merkst schon, stramme Polizeigewalt läuft immer noch so weiter, aber mit dem Unterschied, wenn es dunkel wird, sage ich mal ganz vorsichtig. Ja? Katastrophal. Und zu dem Thema Menschenrecht, klar, kann ich auch was sagen. Dass wir nicht Darf ich mal ganz kurz nachhaken, Adrian, habt ihr dann auch mal versucht, mit der Polizei in Kontakt zu kommen und gefragt, wie sie dazu stehen, dass sie jetzt hier halt so vorgehen, dass es ja letztendlich ein Grundrecht ist, woran sie euch ja letztendlich hindern, ja, also die Demonstrationsfreiheit sozusagen. Habt ihr da mal Polizisten drauf angesprochen? Was habt ihr dann da für Reaktionen bekommen? Ich kann dir Folgendes sagen, also nach dem 30.09. gab es über 300 Anzeigen ja, gegen Polizei, gegen die Staatsanwaltschaft, gegen die Landesregierung etc. etc. Es gibt mittlerweile sogar Polizeiverfolgungen, dass einen großen Fall, der in der Presse mal schön ein wenig beschrieben wurde in der Stuttgarter Zeitung, dass Polizei von einem S21-Gegner die Wohnung aufgebrochen und durchsucht hat, während er im Urlaub war. Ja, also rechtlich unfassbar eigentlich, ja, das ist ein Hausfriedensbruch, das ist Einbruch, wenn du es so werten willst, ja, und Namen von Polizisten erfahren wir hier in Stuttgart überhaupt nicht. Des Weiteren ist es so, dass es ja, ich glaube, es ist ein BGH-Urteilsspruch von letztem Jahr war das, man darf keine friedlichen Demonstrationen filmen. Das passiert hier in Stuttgart bei jedem Demonstrationszug. Ich selber bin auch im Moment vor Gericht, ja. Man wirft mir vor, ich wäre Versammlungsleiter eines illegalen Aufzuges, einer Demonstration gewesen, wo ich nur mitgelaufen bin, danach verhaftet wurde. Ja. Die wollen mir praktisch hier Strafen aufdrücken. Das sind diese Einschüchterungsmethodik, die hier läuft. Also hier werden ständig Leute vom Widerstand vor Gericht gezerrt. Ja. Und ja, Rechtsbeugung wird hier groß geschrieben. Ja. Ja, also unglaublich, was du da erzählst. Aber da können wir gleich die Brücke zu Selim zurückschlagen. Also Selim, wie kann das eigentlich möglich sein, ja, dass es eigentlich ja irgendwo gewisse Grundrechte in diesem sogenannten Grundgesetz gibt, aber trotzdem diese Geschichte, wo du gerade erzählt hast, es sind keine Polizisten identifizierbar. Wie kann das eigentlich dazu kommen? Also wie funktioniert das? Erklär uns das mal. Nochmal, bitte. Also nochmal. Das muss ich systematisch erklären, weil es ein mehrstufiger Verwaltungsakt ist, wenn man bis zuletzt beim Bundesverfassungsgericht ist, wegen Rechtsbeugung. Das heißt, man geht vor Gericht, bekommt die Namen nicht raus und so weiter. Man kann nichts machen und geht zum Bundesverfassungsgericht und sagt, meine Grundrechte sind verletzt, meine Menschenrechte sind verletzt. Dann steht dann sagt das Bundesverfassungsgericht, selbst wenn die Gestaltung des Verfahrens, die Feststellung und Bildung des Sachverhalts oder das Gesetz falsch oder fehlerhaft angewandt worden ist, ist es noch keine Grundrechtsverletzung. Das steht in dem Merkblatt des Bundesverfassungsgerichts, wenn dort kein Richter sitzt, sondern irgendein Idiot sitzt oder irgendein Tier sitzt, das die menschliche Sprache nicht versteht und auch nicht weiß, was Gesetz, Recht und Gesetz ist, so ist es keine Grundrechtsverletzung, wenn jemand daraufhin quasi abgeurteilt wird. Das ist so irre, das glaubt man nicht. Das Zweite, jetzt kommen wir zu der Exekutiven, die sagen, eine Hilfeleistung für das Opfer darf nicht geleistet werden, wenn sie aus rechtlichen Gründen nicht in der Lage sind, das erkläre ich gleich nochmal, wie ich schon sagte, oder die Hilfeleistung dem Wohl des Bundes und Landes. Ja, was interessiert denn bei Menschenrechtsverletzungen das Wohl des Landes und Bundes? Dieses Gesetz, § 5, Verwaltungsverfahrensgesetz, ist nämlich das Gesetz, das komplett den Artikel 1 oder das Grundgesetz grundsätzlich aushebelt. Das heißt, sucht die Behörde, da ist insbesondere zur Vorlage von Urkunden oder Akten sowie zur Erteilung von Auskünften nicht verpflichtet, wenn die Vorlage nach einem Gesetz oder eben während sie nach geheim gehalten werden müssen. Damit ist Artikel 6 und 13 der Europäischen Menschenrechtskonvention komplett aufgehoben, nämlich das Recht auf ein faires Verfahren, weil man ja gar nicht mitbekommt, wer es ist und was es ist, und eben Recht auf eine wirksame Beschwerdemöglichkeit, wenn sie nichts machen. Ich habe jetzt die Gerichtsbarkeit erklärt, und auch die Exekutive erklärt. Jetzt komme ich zur Legislativen. Die Legislative, ich habe ja erzählt, dass die Bundesrepublik eine Personengesellschaft, eine GmbH ist, ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Man kann das vergleichen mit einem Irrenhaus. Das ist, glaube ich, der zutreffende Begriff. Nach vielen, vielen Telefonaten, die wir hier seit Tagen mit anderen Behörden machen, bis zum Bundeskanzleramt und Bundesverfassungsgericht. Jetzt komme ich zu diesem Recht. In Artikel 1 Absatz 3 steht drin, die nachfolgenden Grundrechte binden legislative, judikative, exekutive an unmittelbares Recht. Und durch dieses Recht kann die Legislative Gesetze machen. Und durch diese Gesetze können sie dann die Leute einschüchtern, wie das Verwaltungsverfahrensgesetz, wie das Bundesverfassungsgerichtsgesetz und so weiter. Jetzt ist Folgendes passiert. Diese Parteien, die hier in der Bundesrepublik sind, sind leider keine rechtsfähigen Parteien, weil es den Staat nicht gibt, wo sie sich hätten eintragen können, damit sie rechtsfähig werden. Also das Register bei den Amtsgerichten ist kein deutsches Register. Und deswegen wurde ja die Familiengerichtsbarkeit aufgehoben, weil auch zum Beispiel die Eintragung des Grundbuches und so weiter alles nun fake ist. Oh Mann, das sind ja Zustände, die ahnt ja niemand da draußen, ja? Also ja, kommt noch besser. Die Parteien werden gewählt. Diese Parteien machen dann im Bundestag, Bundesrat Gesetze. Diese Gesetze, also diese Parteien wählen nachher den Bundeskanzler, die Ministerien und so weiter und so fort. Diese, also auf der Ministerialebene und auf der Sachebene und Kommunalebene und Landesebene, es gibt ja Bundes- und Landesparteien und so weiter. Und diese Parteien sind nicht rechtsfähig. Und diese Parteien machen erstmal Gesetze im Bundestag, in Landtagen, bestellen dann einen Richterwahlausschuss, die Richter wählen und stellen die Minister, die zum Beispiel die Bediensteten in einen Auftrag geben. Es muss das Recht da sein, um diese Gesetze zu machen. Gut, das steht ja auch, versteht sich ja von selber eigentlich. Ja, es muss ja eine Rechtsgrundlage dafür geben. Ja. Deswegen muss die Verantwortung von oben nach unten weitergegeben werden. Denn wer Menschenrechte schützen muss, hat ja auch Verantwortung. Also man ist Träger von Pflichten, weil nach Völkerrecht muss jemand als Völkerrechtssubjekt Träger von Rechten und Pflichten sein. Also auch rechtsfähig sein. Man muss rechtsfähig sein. Definiere doch mal den Begriff rechtsfähig. Was heißt dann rechtsfähig zu sein? Also Paragraph 52 ZBO steht drin, eine Person ist insoweit prozessfähig, als sie sich durch Verträge verpflichten kann. Okay? Und jetzt erzähle ich das mal, was das bedeutet. Und diese Parteien, das heißt, diese Parteien müssen verantwortlich sein, damit sie verantwortungsvolle Gesetze machen. Diese Parteien müssen dann verantwortlich sein, damit sie die Richterwahlausschüsse durch ihre Parlamentarier, also durch ihre Politiker besetzen, die dann verantwortliche Richter ernennen. Und diese Richter müssen dann verantwortliche Urteile machen und ihre Urteile unterschreiben, damit sie rechtsfähig werden, damit dann durch dieses Urteil quasi durch eine Schnittstelle, nämlich das Urteil, dieses Gesetz transferiert werden kann zur Exekutive und die Polizei mit einem Haftbefehl oder wie auch immer Vollstreckungsbefehl von einem amtlichen Richter eben Vollstreckungsmaßnahmen durchführen kann. Wenn ich jetzt aber, ich habe letztens ein Urteil ja gesehen von einem Kollegen, ja, also da war da ja eine Unterschrift drauf. Gilt das dann nicht als unterschrieben? Also habe ich eine Unterschrift drauf gesehen. Ja, aber nicht vom Richter. Ja, das mag sein, da kannst du recht haben. Es war eine Justizbeamte, die dort unterschrieben hat. Ist das dann nicht rechtsgültig oder wie ist das zu verstehen? Nein, das ist höchstens eine Justizangestellte, weil es gibt keine Beamte, weil es ja nur eine reine Verwaltung ist. In der Verwaltung gibt es keine Ämter. Ämter gibt es zum Beispiel bei Kirchen, das Kirchenamt und so weiter. Und genau das deutsche Amt ist ein Bekenntnisamt. Die Leute bekennen sich zu den Menschenrechten. Und das deutsche Amt für Menschenrechte ist das erste Amt überhaupt für Deutschland. Das oberste Amt. Alles andere sind Behörden. Jetzt komme ich zu dem, also das heißt, was ich erzählt habe, es muss von oben nach unten Verantwortlichkeit da sein. Sonst geht das ja gar nicht. Also die Frau Merkel kann ja nach unten nicht sagen, jetzt marschier mal los oder wir machen Gesetze und ihr seid die Richter und macht mal. Es gibt das Parteiengesetz und dieses Parteiengesetz löst alles auf. Also, Eine Amtshilfe ist in der Bundesrepublik nicht möglich, wie ich schon sagte, gemäß § 5 Absatz 2, da die Bundesrepublik keine Ämter besitzt und aus rechtlichen Gründen nicht rechtsfähig ist. Das heißt, in § 5 steht da drin, dass die ersuchte Behörde darf keine Hilfe leisten, wenn sie hierzu aus rechtlichen Gründen nicht in der Lage ist. Sie hat das Recht ja gar nicht, weil die Menschenrechte nicht praktiziert werden und sie müssen rechtsfähig sein. Damit ist die Legislative, Judikative und Exekutive nicht an unmittelbar geltendes Recht gebunden und der Beweis ergibt sich aus dem § 7 des Parteigesetzes und zwar liegen folgende Zustände vor. Nach § 37 Parteiengesetz liegt eine illegal organisierte Unverantwortlichkeit der Bundesrepublik in Deutschland vor. Die Legislative wird von den Parteien bestimmt. Die Parteien in der Bundesrepublik sind nicht rechtsfähige Vereine, denn die Bundesrepublik ist eine Personengesellschaft ohne eine eigene Rechtspersönlichkeit und ist nur teilrechtsfähig, und zwar durch den Zonenvertrag. Nicht rechtsfähige, also es gibt rechtsfähige und nicht rechtsfähige Vereine. Die rechtsfähigen Vereine sind die eingetragenen Vereine, wo die Mitglieder haften. Die nicht rechtsfähigen Vereine sind zwar als Verein nicht rechtsfähig, aber die Leute, die in dem Verein, so wie der Adrian gesagt hat, wenn einer mitmarschiert, haftet er, marschieren mehrere, haften die mitmarschiert sind. Das heißt, § 37 des Parteiengesetzes sagt aus, dass also ausdrücklich gilt nach § 37 die Nichtanwendbarkeit der Vorschrift aus § 54 Satz 2 BGB und da steht drin, aus einem Rechtsgeschäft, also das bedeutet, dass aus einem Rechtsgeschäft, das im Namen eines solchen Vereins einem Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet niemand. Diese Haftung ist rausgenommen worden, gemäß § 54 Satz 2 BGB. Damit liegt offenkundige Nichtigkeit durch Verantwortungslosigkeit vor, und zwar auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene. Also es gibt keine Verantwortung. Wenn ich jetzt aber vor Gericht stehe, also wie jetzt zum Beispiel der Adrian letzte Woche, wie sieht das dann aus? Wie kann ich das Gericht definieren? Sind das Staatsgerichte oder wie soll man das nennen? Wie ist das geregelt? Also es wird ja letztendlich, gibt es ja einen sogenannten Rechtsweg ja in Deutschland. Wie ist das dann organisiert? Das will ich ja gerade mal erklären, damit das also verständlicher wird. Das Gericht, bei dem er dort gestanden hat, ist eine Irrenanstalt. Das will ich gerade erklären, warum das eine Irrenanstalt ist. Und zwar folgendes. Dadurch, dass durch § 37 Parteiengesetz niemand haftet, sind die Personen auch nicht prozessfähig. Also der Richter selber ist nicht prozessfähig, weil er nicht rechtsfähig ist. Denn rechtsfähig wäre er, wenn er sich durch einen Vertrag verpflichten könnte. Diese Parlamentarier, diese Politiker sind ja unverantwortlich von oben und sie können nicht Verantwortung, sondern Unverantwortung übertragen nach unten hin. Und diese unverantwortlichen Personen können nur Unverantwortlichkeit an Gesetzgebung, Justiz und Exekutive abgeben. Unmittelbare Rechte an eine Amtshaftung scheidet grundsätzlich aus, denn § 52 belegt diese offenkundige Tatsache der Prozessunfähigkeit im Urteilsschluss. Nämlich eine Person ist insoweit prozessfähig, als sie sich durch Verträge verpflichten kann. Und die Politiker können sich nicht verpflichten, weil sie nicht haften. Nach § 37 Parteiengesetz in Verbindung mit der Nichtanwendbarkeit des § 54 BGB sind Parteien in der Bundesrepublik nicht rechts-, geschäfts-, prozess- und parteifähig, also unmündig und unverantwortlich wie die Bundesrepublik selbst. Nämlich, sie hat keine eigene Rechtspersönlichkeit. Von diesen unverantwortlichen Parteien wird die Bundesrepublik mit unverantwortlichen Gesetzen gesteuert und die Richter von Unverantwortlichkeit in den Richtern Wahlausschüssen gewählt und vereidigt. Also die Vereidigungen sind ungültig, die Bestallungen sind ungültig. Es ist alles ein Irrenhaus, die Leute bestellen sich gegenseitig irre. Okay, ja? Okay. Es handelt sich von... Danke erstmal, Selim, ich möchte das mal ganz kurz unterbrechen hier. Der Murat wollte noch mal ganz was dazu sagen. Murat, erzähl mal. Wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, was für ein Paragraphendschungel das ist, dem man sich erst einmal wälzen muss, um zu verstehen, was da vor sich geht. Ja? Wenn man sich einfach mal durch den Kopf gehen lässt, jeder Einzelne kann sich mal fragen, kennt jeder Einzelne seine Grundrechte, kennt jeder Einzelne die Menschenrechte, dann müssen die dann antworten die meisten Menschen natürlich mit Nein, ja. Und wer seine Rechte nicht kennt, weiß auch nicht, wenn diese Rechte mit Füßen getreten werden. Zu den Parteien wollte ich noch etwas dazu sagen. Im Artikel 129 StGB steht drinnen, dass dieser Paragraph Bildung einer kriminellen Vereinigung, da steht jetzt im Text drinnen, wer eine Vereinigung gründet, die zum deren Zwecke oder deren Taten darauf gerichtet sind, Straftaten zu begehen und so weiter und so fort, ja, wird mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft. Ja. Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn diese Vereinigung eine politische Partei ist, die das Bundesverfassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärt. Das ist ein Freibrief für alle Parteien, also für die Partei an sich, dass wenn die Partei etwas beschließt, dass man sie nicht haftbar dafür machen kann. Ja? Das habe ich jetzt richtig verstanden, dass das in einem deutschen Gesetz tatsächlich nachzulesen ist, ja? Ja, Artikel 129 Strafgesetzbuch. Kann man überall googeln, steht in der Jure, überall in jeder Staatsbibliothek darf man sich diese Bücher ja ausleihen und nachlesen. Okay, danke. Ja, von der Jure. Ja, und wenn man sich dann vorstellt, dass diese Parteien, ja, die Richtervereinigung, der Verein schreibt in ihren eigenen Webseiten, dass sie sich jetzt mittlerweile mit dem Gedanken, dass sie mit den Gedanken spielen, in die Selbstverwaltung zu gehen, weil ihrer Meinung nach wäre dies Ganze illegal, wenn die Politiker, die regierenden Parteien, die Richter einsetzen und die dann sozusagen weisungsgebunden sind durch das Justizministerium und so weiter, muss man sich fragen, inwiefern hier eigentlich die Rechte der Bürger geschützt sein können. Das geht ja gar nicht. Das widerspricht sich ja an sich. Also es muss ja eine Trennung sein, ja, von Legislative, Judikative, Exekutive. So soll es ja sein, ja. Aber aus meinem Wissensbereich weiß ich auch, dass Staatsanwalten weisungsgebunden sind vom Ministerium, ja. Also das kann ja irgendwo nicht da dann hinhauen, ja.